Vierter Tag. Heute wollte ich mich meiner Gastgeberin als nützlich erweisen. Ich reparierte eine schadhafte Stelle am Dach, dann kümmerte ich mich um die Toilette. Sie bestand aus einer langgestreckten hölzernen Kiste mit einer ovalen Öffnung. Wenn man hier sein Geschäft verrichtet hatte, so schaufelte man aus einem kleinen Fass eine Fuhre frischen Torfes darauf. Der Torf nahm die Hinterlassenschaften auf, trocknete und verdeckte sie, ohne dass unangenehme Gerüche entstanden. Nun schaufelte ich den alten Torf heraus und füllte damit zwei Säcke. Er würde als Dünger Verwendung finden. Hekuba kochte derweil in einem kupfernen Topf eine Mangoldsuppe. Auf dem Ofen lagen zwei Teigfladen, die mit Sesam bestreut und mit würzigen grünen Blättern gefüllt waren. Wir setzten uns an den Tisch und aßen. »Habt ihr gestern Steinadler gesehen?«, fragte Hekuba. »Steinadler?« »Ja, man sieht sie oft auf dem Ochsen. Dort brüten sie und lassen sich nieder.« »Dafür war es gestern leider zu neblig«, erwiderte ich. »Ich habe kaum Okulpetekas gesehen.« »Hm«, machte Hekuba nickend. »Was hältst du von ihm?« »Von Okulpetekas?«, fragte ich und schwieg eine Weile. »Er ist so...« Ich fand kein Wort, um den Satz zu beenden. »Er ist ein besonderer Mensch«, sagte Hekuba. »Ja«, erwiderte ich und schwieg eine Weile. »Woher hat er sein großes Wissen?«, fragte ich. »Ich meine, hier in diesen Bergen. Wie kommt an Informationen heran?« »Oh, er spricht oft mit den Menschen«, sagte Hekuba, »und er liest viel. Wenn hier jemand die Stadt besucht, so bringt er ihm Zeitungen oder Bücher mit. Und manchmal ist Okulpe selbst für einige Wochen fort. Dann reist er herum und besucht die Städte. Er setzt sich in Bibliotheken, besucht Ausstellungen, hört Konzerte, geht ins Theater oder Kino.« »Ins Kino?« »Oh ja, er schwärmt für das Kino. Schon oft habe ich erlebt, dass er gebeten wurde, einen Film zu erzählen. Dann ist es fast, als würde man den Film selbst sehen. Er spielt, spricht mit unterschiedlichen Stimmen, er beschreibt die Bilder, macht Gesten und verändert sein Gesicht. Mal ist er ein Großmütterchen, mal ein Geschäftsmann, mal ein Liebespaar.« »Ein Liebespaar? Wie geht denn das?« Hekuba lachte. »Er spielt im Wechsel die beiden Personen. Ich sah ihn, als er einmal eine Liebesszene spielte. Da drehte er sich mal zur einen, mal zur anderen Seite und fast war es, als ob sich zwei Menschen küssten.« Hekuba lächelte und tunkte ihren Brotfladen in die Suppe. »Und wie lebt er sonst?«, fragte ich. »Ich meine, arbeitet er?« »Oh, er arbeitet oft«, erwiderte Hekuba. »Mal erntet er auf dem Feld, mal ist er Hirte. Wenn er von seinen Reisen wiederkehrt, bringt er manchmal Geld mit. Ich weiß nicht, woher er das hat. Und dieses Geld ist ihm auch nicht wichtig. Er ist sehr großzügig und gibt es den Leuten im Dorf. Oft wird er von ihnen eingeladen zum Essen, zum Trinken, zur Unterhaltung. Okulpe liebt die Gesellschaft und kennt die Verhältnisse von jedem hier im Dorf. Vor kurzem hatte Anu Probleme, denn er wollte in der Stadt seine Schafdecken verkaufen, aber man hat ihm auf dem Markt keinen Platz geben wollen. Beim nächsten Mal ist Okulpe mit ihm hingefahren und hat einen Vertrag ausgehandelt. Nun kann Anu dort jederzeit seine Decken verkaufen. Okulpe liebt die Menschen. Dann aber streift er wieder tagelang allein über die Berge.« »Hat er ein Haus?« »Ja, eine Hütte am Ende des Dorfes. Aber dort ist er selten. Er hält sich lieber unter freiem Himmel auf.« Es war bereits dunkel, als ich mich zu Tekas begab. Ich schritt den Hügel hinauf und sah von fern einen Feuerschein. Tekas hatte allerlei trockene Äste aufeinander geschichtet und blickte in die hohen Flammen, die daraus emporloderten. Neben ihm saßen zwei Personen. Als ich näher trat, begrüßte mich Tekas herzlich und stellte mir Inso und Pavana Borka vor, ein Ehepaar, das sehr bekümmert aussah. »Ich hoffe, ich störe nicht«, sagte ich unsicher. »Aber nein«, gab Tekas zurück und bat mich, Platz zu nehmen. »Sie sind der Journalist, nicht wahr?«, fragte Inso. »Okulpe hat uns von Ihnen erzählt. Sie kommen aus einem fernen Land, von dem ich zu meiner Schande noch nie etwas gehört habe.« »Das macht nichts«, erwiderte ich. »Diese Berge hier kannte ich vorher ja auch nicht.« Pavana blickte traurig in die Glut. Sie schien mich kaum zu bemerken. Tekas setzte nun das Gespräch fort, als hätte ich es gar nicht unterbrochen. Er sprach leise und verständnisvoll. »Ihr trauert, dass Enver ausziehen will. Im gleichen Maße aber müsst ihr stolz auf eure Tochter sein, dass sie den Mut aufbringt, eigenständig zu leben, dass sie neugierig ist und etwas anderes kennenlernen will.« »Aber sie ist doch noch ein Kind«, sagte Pavana traurig. »Nun«, gab Tekas zu bedenken, »auf der anderen Seite ist Enver eine kluge junge Frau, die das Kindliche abstreifen möchte. Und dieser Wunsch ist verständlich, sie ist 16 Jahre alt.« Inso und Pavana erwiderten nichts, sondern blickten nur bekümmert zu Boden. »Ich weiß, dass ihr gute Eltern seid. Ihr habt eure Tochter liebevoll aufgezogen, habt sie beschützt und gehütet. Doch gleichzeitig hättet ihr euren Einfluss immer mehr zurücknehmen müssen. Das habt ihr vernachlässigt. Und deshalb seid ihr so verzweifelt.« Pavana seufzte. »Es ist ein langer Prozess der Ablösung«, sagte Tekas. »Und wenn man ihn nicht vollzieht, entsteht das Problem, das ihr nun habt. Plötzlich erscheint euch Envas Wunsch überstürzt. Doch wenn ich dies einen Prozess der Ablösung nenne, so meine ich nicht, dass sich Enva von euch entfernt. Sie wird eigenständig, aber bleibt doch eure Tochter. Und ihr habt gute Voraussetzungen für diese Eigenständigkeit geschaffen. Ihr habt Enva so viel Kraft und Liebe gegeben, dass sie zur rechten Zeit den nächsten Schritt wagen möchte.« Inso stocherte mit einem Stock in der Glut herum. Er wagte nicht, Tekas anzusehen. »Inso«, sagte dieser, »wie alt warst du, als du selbst in die Stadt gezogen bist?« »Ich war 15«, gab Inso zurück. 15, wiederholte Tekas langsam, »und du bist dort einige Jahre geblieben, bis du Pavana kennengelernt hast.« »Ja«, sagte Inso leise, »das große Glück meines Lebens.« »Ach«, ergänzte Pavana mit brüchiger Stimme, »gerade weil ich aus der Stadt komme, bin ich ja so besorgt. Ich weiß, wie schwer dort das Leben sein kann.« »Nun, wenn Enva in der Stadt nicht zurechtkommen sollte, so bin ich mir sicher, dass sie bei euch wieder gut aufgehoben ist. Aber bis dahin muss sie ihre eigenen Erfahrungen machen. Ein Mensch braucht diese Erfahrungen. Je mehr Erfahrungen er macht, desto reicher wird er.« Inso und Pavana nickten langsam. »Und ihr dürft Enva die Freiheit nicht vorenthalten, die ihr selbst genossen habt. Was hättest du getan, Inso, wenn dich deine Eltern nicht hätten vorziehen lassen?« Inso stutzte. »Ich wäre trotzdem in die Stadt gegangen.« »Siehst du«, sagte Tekas leise, »die Eltern dürfen nicht vergessen, wie sie früher selbst waren und welche Bedürfnisse sie hatten. Daran muss man sich bei Zeiten erinnern. Und man sollte immer versuchen, die Dinge aus der Sicht des anderen zu betrachten. Wie viele Probleme ließen sich dadurch lösen?« So sprach Tekas noch eine Weile und schien einen tröstenden Einfluss auf Inso und Pavana Borka auszuüben. Dann aber sagte er, »Ihr habt mich um einen Rat gebeten, und diesen Rat habe ich euch gegeben. Aber es war nicht mehr als ein Rat. Versucht zu bedenken, was ich euch gesagt habe. Dann werdet ihr gemeinsam mit Enva eine richtige Lösung finden. Umarmt eure Tochter, wenn ihr nach Hause kommt.« Das Pärchen bedankte sich bei Tekas. Es erhob und verabschiedete sich. Inso entschuldigte sich bei mir dafür, dass hier an diesem Feuer nichts als Familienprobleme erörtert wurden. Ich winkte ab und wünschte beiden alles Gute. Als wir nun allein waren, warf Tekas einige Äste ins Feuer. Es knisterte und knackte. Die grünen Flechten auf den Rinden leuchteten hell auf. »Wollen wir Kefir trinken?«, fragte er. »Lieber als Boti«, gab ich zurück. Tekas lächelte und holte einen Krug mit weißem Inhalt hervor. Er goss ihn in die hölzernen Becher und wir tranken. Der Kefir schmeckte angenehm säuerlich und prickelte leicht auf der Zunge. Ich erwähnte die Steinadler und Tekas begann von den großen Vögeln zu schwärmen. »Sie sind sehr majestätisch«, sagte ich. »Ja«, bemerkte Tekas, »sie sind majestätisch, aber es kommt auch darauf an, das Majestätische einer Maus zu entdecken.« Tekas schloss noch einige kryptische Bemerkungen an, die ich nicht verstand. Er machte jedoch keine Anstalten, an das gestrige Gespräch anzuknüpfen. Als ich ihn darum bat, erwiderte er, ich dachte, du würdest eine Pause brauchen, weil du ohne Notizbuch gekommen bist. Tatsächlich hatte ich mein Notizbuch völlig vergessen. Dann werde ich desto aufmerksamer sein müssen, sagte ich und bat Tekas, seine Schilderungen fortzusetzen.